السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان دي بغدا مش ومش فاسة مش قوتي غن بغنيا كان دي بس تتم. بارك الله فيكم. ما تقوليش بارك الله فيكم دي زليزون قوزوية فان سورة المؤمنين المؤمنون انشو اللي قوتي غن دس سيار شين und man könnte sagen, da könnte man weiter hören von Surah 23, von Surah Al-Mu'minun. Aber subhanallah, wir haben nicht so viel Zeit, barakallahu fikum, damit wir zu Ende kommen. Wir haben auch sehr viel noch zu erklären. طيب. Wo waren wir jetzt? Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dann machen wir inshallah bidni ta'ala weiter. Ich wiederhole kurz, was wir gemacht haben bis dahin. Und zwar, wir haben, barakallahu fikum, erstmal habe ich heute erklärt, wie die Sache ist bezüglich der Aussagen, unterschiedlichen Aussagen von Gelehrten. Und dann haben wir ein paar Beispiele genommen und ich habe ein Beispiel jetzt erklärt. Ich habe erstmal angefangen mit den Beweisen von den Gelehrten, die sagen, dass es in Ordnung ist, dass die Frau in die Moschee geht, während auch, oder dass sie in Gebetsplatz reingeht, während auch sie ihre Periode hat. Und zwar erstens, Al-Bara al-Asliya, das bedeutet, sie haben gesagt, es gibt keinen Beweis, der besagt, es gibt keinen deutlichen, klaren Beweis, der besagt, dass die Frau das nicht darf. Und wir haben diese Gelehrten einen Beweis geholt, und zwar, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, trifft die Zeit des Gebetes ein, dann betet jeder von meiner Umma, betet jeder von meiner Umma. Und er hat gesagt auch, ju'liyat liya al-ardu masjidan wa tawra, die Erde ist für mich ein Platz des Gebetes gemacht. Das bedeutet, egal wo man ist, außer natürlich die Plätze, die unrein sind, dann kann man beten. Das ist barakallahu fikum den ersten Beweis für diese Leute. Zweitens, da haben sie gesagt, diese Gelehrten, die sind sehr viele auch, diese Gruppe von Gelehrten, und zwar, die sagen, zweites ist barakallahu fikum bezüglich der schwarzen Frau, die in der Moschee übernachtet hat, die alles in der Moschee gemacht hat. Und deshalb sagen diese Leute, die Frau darf, wenn sie auch ihre Periode hat, in die Moschee, weil die sagen, bestimmt diese Frau, die ihre Periode gehabt hat, bestimmt diese Frau hat die Periode gehabt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat niemals ihr zum Beispiel gesagt, wenn du ihre Periode hast, dann sollst du die Moschee verlassen oder musst du die Moschee verlassen. Drittens, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte Aisha, als sie ihre Periode gehabt hat, Aisha sagte ihr, tu alles, was ein Pilger macht, außer dass du Tawaf machst. Tu alles, was ein Pilger macht, außer dass du Tawaf machst. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihr nicht gesagt, dass du nicht in die Moschee darfst. Vierten Barakallahu fikum, bezüglich des Hadithes von Propheten sallallahu alaihi wasallam, in al-Mu'min al-Lainjas, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Abu Huraira gesagt, in al-Mu'min al-Lainjas, der Gläubige wird niemals unrein. Der Gläubige ist immer rein. Dann Barakallahu fikum, fünftens, was Sa'id ibn Mansur in seinen Sunnen überliefert hat von Ata ibn Yasar, rahimahullah ta'ala, er sagte, ich habe Leute von den Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen, diese Leute, sie waren Junub und sie waren in der Moschee. Sie waren Junub und sie waren in der Moschee. Und diese Gelehrten, die sagen, okay, wir machen Qiyas bezüglich, das wird Analogieschluss, bezüglich Junub, die sagen, wenn die Leute Junub waren und die dürfen in der Moschee, dann dürfen auch die Frauen, wenn sie ihr Haid haben. Und zweitens, sie haben gesagt, die Ahl-Suffa, das wir die Armen von den Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie hießen Ahl-Suffa. Diese Ahl-Suffa, sie waren immer in der Moschee und sie haben auch in der Moschee übernachtet. Und mit Sicherheit könnte es passieren, dass jemand von ihnen feuchten Traum hat Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihm nicht gesagt, zum Beispiel, du sollst die Moschee verlassen. Und deshalb haben sie Analogieschluss bezüglich diese Leute gemacht. Und mehr als das haben sie gesagt, es gab auch Frauen, die in der Moschee waren. Sie waren sehr arme Frauen, die haben manchmal Ihtikaf gemacht. Und bestimmt eine Frau bekommt ihre Periode. Und der Prophet hat das nicht gesagt. Auf jeden Fall, in diesem Argument habe ich erzählt vorhin, das kann man nicht exakt nehmen als Argument. Warum? Weil man, barakallahu fikum, keinen Vergleich machen kann zwischen Junub und Ha'ad. Man kann keinen Vergleich machen zwischen Junub und Ha'ad. Warum? Weil eine Frau, die Periode hat, sie können das nicht verhindern. Aber eine Person, die ein Mann, der Junub ist, der kann sich waschen. Es ist kein Problem für ihn. Und das ist der Unterschied zwischen den beiden. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dazu barakallahu fikum, dann kamen wir zum sechsten Punkt, und zwar der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was bei Muslim ist, sahih Muslim, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte von Aisha verlangt, dass sie ihm so etwas, Al-Khumra heißt das, das ist wie so Teppichstück. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ihr, gib mir das von der Moschee. Dann hat sie ihm gesagt, o Prophet, ich habe meine Periode, ich habe meine Periode. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ihr, deine Periode ist nicht in deiner Hand. Und barakallahu fikum, die Gelehrten hier haben unterschiedliche Aussagen getroffen bezüglich dieser Teppich. War der Teppich in der Moschee oder war der Prophet in der Moschee? Manche sagen, der Prophet war in der Moschee. Und andere sagen, der Teppichstück war in der Moschee. Und deshalb, barakallahu fikum, wenn der Teppich in der Moschee war, dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Aisha gesagt, dann geh in die Moschee, hol mir diesen Teppichstück. Und er hat ihr gesagt, deine Periode ist nicht in deiner Hand. Ja? Und manche andere haben gesagt, nein. Aisha war in seinem Gemach und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war Mu'takif, und deshalb der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihr gesagt, bringt mir das. Und deshalb, als Aisha gesagt hat, ja, aber ich bin Ha'ad, ich habe meine Periode, dann sagen diese manche Gelehrten, das heißt, Aisha wollte nicht in die Moschee reingehen, weil sie ihre Periode hat. Und das heißt, sie hat gewusst, wenn die Frau ihre Periode hat, dann geht sie in die Moschee, nicht in die Moschee. Aber, barakallahu fikum, um klarzustellen, es gibt in diesem Hadith keine Klarheit. Das heißt, es gibt keine Klarheit bezüglich einer Ha'ad geht in die Moschee oder nicht. Es gibt kein Verbot und kein Erlaubnis. Das ist der sechste Argument, auch der sechste Beweis, auch könnte man nicht als klarer Beweis nehmen. Diesbezüglich, barakallahu fikum. Das waren die wichtigsten, barakallahu fikum, Beweise, was die Leute gebracht haben, die gesagt haben, eine Frau, die ihre Periode hat, in die Moschee darf. Jetzt kommen wir zu der anderen Seite. Was sie gesagt haben. Erstmal, die Leute, die sagen, oder die Gelehrten, die sagen, die Frau darf nicht in die Moschee, während sie menstruierend ist, während sie ihre Periode hat, haben sie gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuha alladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara, hatta ta'lamu ma taqul, wa la junuban illa abiri sabil, hatta taghtasilu. Das bedeutet, ihr, die ihr den Glauben verinnerlicht habt, kommt nicht das Gebet nach, wenn ihr betrunken seid, bis ihr wisst, was ihr sagt, wala junuban, und nicht, dass ihr in Janabe Zustand seid, außer dass ihr auf der Reise seid, hatta taghtasilu, bis ihr euch gewaschen habt. Dann haben die gesagt, es gibt hier in dieser Ayah, As-Salah, das bedeutet Gebetsplatz. Das wird kommt Gebetsplatz nicht nach. Und da haben sie gesagt, derjenige, der Junub ist, das wird derjenige, der im Janabe-Zustand die Schlechtverkehr-Prozess oder feuchten Traum hat, darf nicht in die Moschee, außer dass er auf der Reise ist. Hier haben sie gesagt, weil man hier Analogieschluss verwenden kann, da haben sie was gemacht, da haben sie gesagt, wenn derjenige, der im Janabe-Zustand hat, nicht in die Moschee darf, dann darf auch die Ha'ab nicht. Barakallahu fikum. Und ich habe das bei den Leuten, die erlaubt haben, als sie diese Analogieschluss oder diesen Analogieschluss verwendet haben, gesagt, das geht nicht. Und deshalb, Barakallahu fikum, auch dieser Analogieschluss hier ist nicht in Ordnung. Zweitens, Barakallahu fikum, diese Leute sagen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die Frauen, die menstruieren sind, die beten nicht oder die bleiben fern von dem Gebet. Da haben sie gesagt, hier, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die Frauen, die menstruieren sind, die bleiben fern von dem Gebet, dass wir sie beten nicht. Da haben sie gesagt, ja, hier, von dem Gebet heißt nicht Gebet an sich selbst, sondern das heißt den Platz. Das bedeutet Gebetsplatz. Aber da sagen wir, das ist hier, oder die andere Seite hat gesagt, das ist auch nicht. Weil, Barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Hadith Atiyah, der hat befohlen, dass die Frauen zum Gebet gehen, wenn sie aber menstruieren sind, sie beten nicht. Aber zum Platz des Eid-Gebetes gehen sie. Und wenn das so wäre, dass sie auch in den Platz nicht dürfen, dann hätte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verboten, dass die Frauen zum Gebet kommen. Und zweitens, wenn man sagt, Salat al-Eid macht man draußen, damit die Frauen, die menstruierend sind, kommen, dann sagen wir, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die ganze Erde ist für mich ein Gebetsplatz. Die ganze Erde ist Gebetsplatz für mich. Deshalb, Barakallahu fikum, das kann man auch nicht als Beweis hier bestätigen. Drittens, die haben gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er i'tikaf gehabt hat in der Moschee, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam i'tikaf in der Moschee i'tikaf hatte, der hat seinen Kopf von der Moschee nach draußen getan und Aisha radwanallahu alaiha, hat ihn gekämmt, salawatullahi salam alaihi, das ist seine Haare. Da haben sie gesagt, ja, wieso kam Aisha nicht rein? Hier, Barakallahu fikum, da kann man auch das nicht als klarer Beweis nehmen. Warum? Weil es sein kann, dass Aisha das gemacht hat. Es gibt Männer in der Moschee und die können nicht so einfach reingehen und ihn kämmen. Und auch wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seinen Kopf nach außen gestreckt hat, damit Aisha seine Haare kämmt, das heißt nicht, dass sie nicht in der Moschee darf. Wo ist hier das Verbot? Es gibt nicht. Viertens, Barakallahu fikum, sie haben gesagt, man soll die Moschee, die Moschee sauber halten. Man muss die Moschee sauber halten. Ja, das stimmt. Man muss die Moscheen sauber halten. Aber was hat das mit Verbot, wenn die Frau ihre Periode hat, dass sie nicht in die Moschee darf? Das hat damit nichts zu tun. Und hier musste eine Frau, auch wenn sie in die Moschee während ihrer Periode reingeht, da muss sie Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und nicht zum Beispiel das Blut oder sowas von ihr tropft. Deshalb, das ist klar, dass die Moschee sauber gehalten wird. Aber wo ist der Beweis hier? Es steht, Barakallahu fikum, kein Beweis. Fünftens, und das ist jetzt etwas, was die meisten Leute benutzen. Was die meisten Leute, Barakallahu fikum, benutzen, und zwar, dass der Prophet sagte, oder gesagt hätte, لا أحل المسجد لجنوب ولا حائض. Ich erlaube Moschee oder Gebetplatz einem Junub und einer menstruierenden Frau. Ich erlaube ihnen es nicht. Das bedeutet, die dürfen nicht. Oder dass es ihnen nicht erlaubt. Gebetplatz einer Frau und eine menstruierende Frau, Entschuldigung, eine Frau, die ihre Periode hat, während sie die Periode hat, und ein Mann, der Junub ist, oder eine Frau, die Junub ist. Barakallahu fikum, dieses Hadith ist schwach. Dieses Hadith ist mit Sicherheit auch schwach. Nicht nur schwach so, sondern mit Sicherheit, weil das von Jasra bintu Dajaja ist, Barakallahu fikum, und diese wurde nicht von, das ist etwas in Hadith-Lehre, ich will natürlich das nicht so tief hier erklären, weil ich weiß auch, die meisten, die wissen das alles nicht. Deshalb will man aufpassen. Das sind, Barakallahu fikum, die meisten Beweise von dieser Seite und von der anderen Seite. Und nachdem man jetzt die beiden Gruppen gehört hat, jetzt ihr habt von mir gehört, jetzt zum Beispiel, wenn man das hört, das ist und das, dies und dies, gibt es klaren Beweis? Die Frage ist, und ich möchte, dass ihr auch das beantwortet. Gibt es jetzt klaren Beweis, dass eine menstruierende Frau nicht in die Moschee darf? Wenn es gibt, dann tippt ihr 3. Wenn nicht, dann tippt ihr 5. Gibt es 3, gibt es nicht 5? Was denkt ihr? Natürlich für die Leute, die dabei waren. Es gibt nicht. Okay, und deshalb, Barakallahu fikum, die richtige Aussage ist, eine Frau, wenn sie auch ihre Periode hat, sie darf sie in die Moschee, ist kein Problem, weil es keinen klaren Beweis dafür gibt. Das Problem ist, Barakallahu fikum, wir haben so ein Problem, wie die Leute, was das heißt? Adishara oder sowas? Der kommt 23:15 Uhr, der kommt zwei, oder sie kommt, der oder sie, ist mir egal, der kommt 23:15 Uhr. Und wir haben eine Stunde davor gesprochen. Eine Stunde davor haben wir gesprochen. Eine Stunde lang. Und er kommt dann 23:15 Uhr. Die ganze Stunde hat er kein Wort davon gehört. Er war nicht dabei. Und dann kommt er, ich habe Fatwa. Mashallah. Das kannten wir nicht. Wir haben nur auf dich, Retter der Nation, gewartet. Und meine Empfehlung ist, mach dir einen Raum und mach Unterrichte im Raum. Weil wir eine Mode hier im Paltok haben. Jeder, der keine Ahnung vom Arabischen oder Koran lesen hat, der macht sich einen Raum und der fängt an, Unterrichte auch zu halten. La hawla wa la quwwata illa billah. Um Fatwa zu geben. Wenn du das nicht meinst, dann sollst du warten und Geduld haben, oder du könntest eine Frage stellen. Ja? Ich rede, wie ich will. Okay? Weil das unhöflich ist und unerzogen ist. Weil das unhöflich ist und unerzogen ist, dass man reinkommt und dass man sich querstellt. Und wir sind hier in einem Unterricht. Und wie ich schon gesagt habe, Es gibt viele Leute, barakallahu fikum, jeder macht sich heute Gelehrter. Und jeder fängt auch die Muslime vom Islam auszuschließen, ohne dass man Wallah zwei Beweise kennt. Deshalb, barakallahu fikum, dulde ich sowas nicht in meinem Unterricht. Ich dulde in meinem Unterricht solche Sachen nicht. Gefällt es dir nicht? Dann bitteschön. Keiner hat dich gezwungen, hier zu bleiben. Alle auch, an alle. Nicht nur an dich. Ob du neu bist, alt bist, ob du Gelehrter bist, nicht Gelehrter bist. Das ist hier einem Unterrichtsraum und man muss sich an die Regeln halten und man muss ein bisschen respektvoll sein. An alle geht das, nicht nur an dich oder an anderen. Und jetzt kommen wir weiter zu unserem Unterricht. Ich will die Zeit nicht verlieren. Barakallahu fikum. Wie ich am Anfang an gesagt habe, Jazakumullah khairan. Es gibt unterschiedliche Aussagen von Gelehrten. Es gibt unterschiedliche Aussagen von Gelehrten. Und wir haben gesagt, barakallahu fikum, diese Gelehrten haben diese unterschiedlichen Aussagen getroffen. Es gibt drei, barakallahu fikum, drei Hauptgründe, was die Gelehrten bestimmt haben. Es gibt drei Hauptgründe, was die Gelehrten bestimmt haben bezüglich diesen Aussagen unterschieden zwischen den Gelehrten. Das bedeutet, warum die Gelehrten verschiedene Aussagen getroffen haben. Wir haben gesagt, zum Beispiel ein Gelehrter hat vielleicht ein Hadith nicht bekommen. Oder der hat ein Hadith, was sahih ist, als da'if. Oder was da'if ist, als sahih eingestuft. Oder zum Beispiel, der hat das Hadith anders interpretiert. Oder der hat die Interpretation von anderen, den Gelehrten, so verstanden. Und deshalb hat er eine Aussage getroffen. Und diesbezüglich haben wir ein Beispiel genommen. Und das Beispiel zum Beispiel ist, darf eine menstruierende Frau in die Moschee oder nicht? Wir haben, barakallahu fikum, sechs Beweise für die erste Argumente, für die erste barakallahu fikum Gruppe geholt und sechs Beweise für die zweite Gruppe geholt. Sechs Beweise für die erste und sechs Beweise, barakallahu fikum, für die zweite Gruppe geholt. Das wird sechs Beweise hier, sechs Beweise hier. Und am Ende war die Sache so, es gibt keinen klaren, barakallahu fikum, Beweis, dass die Frau nicht, barakallahu fikum, dass die Frau, dass der Frau verboten ist, während sie ihre Menstruation hat, dass ihr verboten ist, in die Moschee zu gehen. Zum Beispiel Ibn Hazm, rahimahullah, sagte, وجائز للحائض والنفساء أن يتزوجا وأن يدخلا المسجد وكذلك الجنب لأنه لم يأتي نهي عن شيء من ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. وقد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جماعة كثيرة ولا شك في أن فيهم من يحتلم فما نهوا عن ذلك قط. Das wird Ibn Hazm sagt. Ibn Hazm ist sehr bekannt. Auf jeden Fall, der sagte, und das ist erlaubt für eine menstruierende Frau und für eine Frau, die in ihrem Wochenbett ist, dass sie heiraten und dass sie in die Moschee reingehen. Auch für eine Person, die in Janaba-Zustand ist, weil es keinen Beweis gibt, was das bestätigt, dass sie nicht rein dürfen oder dass sie nicht heiraten. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Al-Mu'minu la yanjas, das bedeutet, der Mu'min wird niemals unrein. Und Ahl-Suffa, das wird die Armen von den Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sie waren immer in der Moschee, während der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da war. Und sie haben dort auch geschlafen und bestimmt haben sie, hat jemand zum Beispiel feuchten Traum gehabt. Und der Prophet hat niemanden zum Beispiel von der Moschee, barakallahu fikum, ausgeschlossen. Tayyib. Das ist eine Sache, barakallahu fikum. Es gibt natürlich auch andere, Al-Shawkani zum Beispiel. Al-Shawkani sagt in Nail al-Autar, وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى جَوَازِ دُخُولِ الْحَائِضِ الْمَسْجِدِ وَأَنَّهَا لَا تُمْنَعْ إِلَّا لِمَخَافَةٍ مَا يَكُونُ مِنْهَا زَيْدِ بِنْ ثَابِتْ وَحَكَاهُ الْخَطَّابِ عَنْ مَالِكِ وَالشَّافِعِ وَأَحْمَدِ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ. in Nagel Autar sagt es Shaukani. Und die Leute, oder unter den Leuten, die gesagt haben, dass die Frau, die menstruierende Frau, in die Moschee darf oder in Gebetsplatz in den Masjid darf. Und dass man sie nicht verhindert, außer dass die Moschee natürlich schmutzig wird. Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit, das ist der Gefährte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa وحكاه الخطابي الخطابي ist ein Gelehrter, das findet man الخطابي viel in Bukhari. Das wird الخطابي hat erzählt, dass auch Malik das gesagt hat, الشافعي das gesagt hat und Ahmed das gesagt hat und أهل الظاهر, die sind diese ظاهريتische Fuqh-Schule, und andere haben das verboten wie Sufyan und أصحاب الرأي, das sind die Leute, die Meinungen gehabt haben. Und das ist das bekannteste von der Aussage von Madhab Malik. Das wird von Madhab. Aber Malik selber hat in Nail al-Autar, al-Shawkani, was anders, oder al-Khattabi, was anders gesagt. Auf jeden Fall, Barakallahu Fikum, am Ende, nachdem wir dieses Beispiel behandelt haben, sagen wir, schaut mal, Barakallahu Fikum, wie die Sache ist. Wie die Gelehrten die Sache normal aufgenommen haben. Sie haben das diskutiert, sie haben unterschiedliche Aussagen getroffen und am Ende haben sie gesagt, ja, manche haben gesagt, sie darf nicht, andere haben gesagt, sie darf, und die Sache ist so, man soll nach den Beweisen suchen und deshalb soll man, Barakallahu, oder muss man lernen und die Religion verstehen und nicht, dass jeder, Barakallahu Fikum, kommt und der sagt, ja, die Sache ist so einfach und sowas. In dieser Zeit gibt es Gelehrten, die sagen, sie darf nicht. Es gab große Gelehrten, die sagen, zum Beispiel Sheikh Ibn Baz Rahimullah oder Sheikh Ibn Uthaymin, die sagen, sie darf nicht. Aber wie zum Beispiel Sheikh Al-Albani oder andere Sheikhs, auch die großen Gelehrten sind, die sagen, sie darf. Und es gibt unterschiedliche Aussagen, Barakallahu Fikum, aber ich habe die Aussagen von beiden Seiten erwähnt und jeder kann natürlich dann Talib Ilm oder Alim, Barakallahu Fikum, suchen. Es gab noch ein Beispiel, was wir gesagt haben, und zwar darf eine menstruierende Frau Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen und darf sie Koran lesen oder nicht? Jetzt Koran lesen, ohne dass sie das berührt. Es gibt manche, die sagen, auch von Gelehrten, sie darf nicht. Und andere, sie sagen, sie darf. Manche sagen, sie darf nicht. Andere Gelehrten sagen, sie darf. Okay, was ist maßgebend? Ja, sie haben gesagt, wenn wir etwas besprechen wollen, dann sollen wir erstmal die Beweise von Koran und Sunna holen. Das wird sie sagen, erstmal, was in Koran und Sunna ist. Und was die Beweise von Koran und Sunna sind. Barakallahu fikum, Al-Bukhari hat berichtet von Atiyya radhiyallahu anha, da hat sie gesagt, kunna nu'maru an nakhruja yawm al-Eidi hatta nukhrija al-bikra min khidariha hatta nukhrija al-hiyyada fayakunna khalfatasi fayukabbirna bitakbirihim wa yad'una bidu'ahim yarjuna baraka dhalik al-yawm wa tuharatah. Das bedeutet, wir wurden befohlen, und wir wurden befohlen, dass wir am Tag des Festes zum Gebet oder dass wir zum Gebet gehen. Dann haben wir die Frauen, die nicht verheiratet waren, auch, wir haben die mitgenommen, und die Frauen, die menstruierend waren, auch. Und die menstruierenden Frauen, die waren hinter den Leuten, die waren hinter den Leuten. Und die haben auch, sie haben Takbir gemacht, das wird Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und sie haben Dua, wie die anderen, gemacht. Yarjuna, das wird sie haben gehofft, auf Segen von diesem Tag und Reinheit des Tages. Was haben die Frauen gemacht? Sie waren menstruierend, aber trotzdem, sie haben Takbir gemacht. Und Takbir ist Erwähnen Allahs. Und zweitens, was haben sie auch noch gemacht? Sie haben Dua gemacht, und Dua ist natürlich auch Erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala. البخاري auch, بارك الله فيكم, hat berichtet von Aisha radhiyallahu anha. Sie hat gesagt, ich kam nach Mekka oder ich kam in Mekka an und ich war ich habe meine Periode oder ich war menstruierend und ich habe keinen Tawaf gemacht und ich habe auch kein Sa'i zwischen Safa und Marwa gemacht. Dann bin ich zum Propheten gegangen. Ich habe natürlich dem Propheten Shakautu, das bedeutet, ich habe sozusagen wie sie hat sich beschwert bei Propheten Muhammad sallallahu alaihi, dass sie keinen Tawaf gemacht hat, dass sie kein Sa'i zwischen Safa und Marwa gemacht hat. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu, tu alles, was ein Pilger macht, außer dass du Tawaf machst, bis deine Periode vorbei ist. Tathuri, ich will nicht das Wort rein wirst, weil der Muslim ist immer rein, aber bis deine Periode vorbei ist. Alhamdulillah. Und hier, barakallahu fikum, in diesen zwei Hadithen, diejenigen, die sagen, die Frau darf Allah nicht erwähnen, während sie ihre Periode hat. Okay, aber wieso haben die Frauen das gemacht und der Prophet hat gesagt, nein, das ist verboten? Wieso hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisha das gesagt? Was macht ein Hajj normalerweise? Ein Pilger. Was macht er normalerweise? Er liest Koran, er erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, er macht Tawaf, er bereitet sich auf Hajj vor, auf Pilgerreise vor. Aber der Prophet hat ihr gesagt, Tawaf darfst du nicht, weil Tawaf, die braucht ihre Reinheit, das bedeutet, sie darf nicht in Periode Tawaf machen. Und weil Tawaf auch Salah ist. Weil Tawaf auch Salah ist. Und diese beiden Hadithe, barakallahu fikum, sind mit Klarheit Beweis, dass eine menstruierende Frau Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen kann. Und es gibt keinen Beweis, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verboten hat, dass eine menstruierende Frau Koran nicht liest oder dass sie Allah subhanahu wa ta'ala nicht erwähnt. Und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ich mag es nicht, Allah subhanahu wa ta'ala zu erwähnen, während ich kein Tahara habe, kein Reinheit habe, heißt nicht, barakallahu fikum, dass eine Frau, die menstruierend ist, kein Allah subhanahu wa ta'ala nicht erwähnen darf. Warum, barakallahu fikum? Weil Aisha radhiyallahu anha sagte auch, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Allah subhanahu wa ta'ala immer erwähnt. Das heißt, hier könnte man sagen, ja, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi, kein Verbot erteilt hat, dass die Frau während sie ihre Periode hat, dass sie Allah nicht erwähnt. Es gibt kein Verbot dafür. Und dass man sagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Tayammum gemacht, damit er As-Salam erwidert, das Hadith bei Bukhari. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist einmal, barakallahu fikum, der war nicht, der hat kein Wudu gehabt und der hat kein Wasser und jemand hat ihn begrüßt, das wird Salam gegeben, der Prophet hat Tayammum gemacht und der hat Salam erwidert. Da hat man ihn gefragt, der hat gesagt, ich mag es nicht, Allah zu erwähnen, ohne dass ich Wudu habe oder Tahara, Reinheit habe. Aber Barakallahu fikum, das ist auch kein Beweis, dass die menstruierende Frau Allah nicht erwähnt. Es gibt keinen Beweis hier. Dann gibt es Barakallahu fikum ein Hadith von Jabir und Ibn Umar. Ein Hadith von Jabir und Ibn Umar. Und zwar: La yaqra'u al-junub wala al-ha'idu shay'an min al-Qur'an. Eine Person, die in Janaba Zustand ist, oder eine menstruierende Frau, lesen von Koran nicht. Dieses Hadith ist daif. Dieses Hadith ist daif. Und die Leute, die Hadith gelernt haben, wissen genau, dass dieses Hadith daif ist. Deshalb, es gibt bis jetzt keinen klaren Beweis, dass eine menstruierende Frau kein Koran lesen darf. Pass auf, wir reden jetzt über Lesen, noch nicht berühren, ja? Lesen. Es gibt keinen klaren Beweis, dass sie nicht lesen kann oder darf und dass sie Allah subhanahu wa ta'ala nicht erwähnt, sondern die Beweise sind dagegen. Das bedeutet, sie hat die Frauen, die menstruierend waren, bei Al-Bukhari zum Beispiel, diese beiden Hadithe, was ich erwähnt habe, die haben Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, während sie ihre Periode gehabt haben. Es gibt drei Aussagen, Barakallahu fikum, von Gelehrten diesbezüglich. Manche sagen, man darf. Das bedeutet, wenn eine menstruierende Frau und eine Person, die in Janabe-Zustand ist, sie dürfen Koran lesen. Und das ist die Aussage von Abu Hanifa. Und die bekannte Aussage von Shafi'i und Ahmed. Das ist die erste Aussage. Die anderen sagen, in Janabe-Zustand, eine Person in Janabe-Zustand, Mann und Frau, dürfen nicht. Aber wenn die Frau ihre Periode hat und sie hat Angst, Koran zu vergessen, dann darf sie. Und das ist, was Malik sagt, und eine Aussage von Ahmed. Weil das Hadith, was bei Abu Dawud ist, dass eine menstruierende Frau und ein Mann oder eine Person, die in Janabe-Zustand ist, kein Koran lesen, das ist da'if bittifaq. Das bedeutet da'if bittifaq, das bedeutet, alle Gelehrten sagen, dass dieses Hadith da'if ist. Weil eine Person dabei ist, das heißt Ismail ibn Ayyash. Und Ismail ibn Ayyash, barakallahu fikum, was er von Al-Hijaziyin überliefert, ist schwach. Und die dritte Aussage ist, beide dürfen nicht. Beide dürfen nicht. Aber wo ist, barakallahu fikum, der Beweis, dass sie nicht dürfen? Wo ist der Beweis, dass sie nicht dürfen? Dass man sagt, ja, die Gelehrten haben das nur gesagt, das geht nicht. Das ist kein Beweis, nur die Gelehrten haben gesagt. Wie manche Leute, barakallahu fikum, jetzt zum Beispiel, wenn du ihm sagst, Allah sagt im Koran, der Prophet sagt, erstmal, wir brauchen die Gelehrten, dass wir verstehen, was im Koran und Sunna ist. Das stimmt mit Sicherheit, wir brauchen die Gelehrten. Aber das heißt nicht, dass man eine Aussage von einem Gelehrten gegen Koran und Sunna barakallahu fikum verwendet. Und das heißt nicht auch, wie manche machen, der holt nur ein Hadith oder ein Ayah und der sagt, das ist so. Nein, das ist auch falsch. Ein Ayah, ein Hadith zu holen und so, das ist falsch. Und kein Ayah, kein Hadith zu holen, nur Aussage von einem Gelehrten, das ist auch falsch. Was ist die richtige? Dass man ein Hadith und Ayah, Hadith und Ayah hat und dass man das richtig versteht, wie die Gelehrten, die auf dem richtigen Weg waren. Das ist die richtige, barakallahu fikum, Verstand sozusagen, oder das ist die richtige Methode, wie man Koran und Sunnah versteht. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Und zwar, dass eine menstruierende Frau den Koran berühren. Darf sie? Hier, barakallahu fikum, auch gibt es nochmal unterschiedliche Aussagen. Es gibt unterschiedliche Aussagen von den Gelehrten. Die meisten Gelehrten sagen, eine menstruierende Frau darf den Koran nicht berühren. Die meisten. Okay? Aber, was sie von Beweisen geholt haben, die sind nicht deutlich und klar, dass die Frau den Koran nicht berühren darf, wenn sie menstruieren darf. Das bedeutet, wenn auch die meisten Gelehrten etwas sagen und dies nicht zu belegen ist nach den richtigen Aussagen, barakallahu fikum, oder nicht belegt wird von Koran und Sunnah, wenn sie auch so viel sind, wie manche zum Beispiel, der holt dir 100 Aussagen oder 100 Meinungen von Gelehrten. Der holt 100 Meinungen von Gelehrten. Sag, schau mal diese Person, schau mal diese Person. Wie zum Beispiel die Gruppe von dieser Naif 520051. Ahbash und Co. Warum Ahbash und Co? Weil barakallahu fikum, diese Ahl-Sunna-Unterricht, die sind nicht direkt Ahbash, die sind eine abtrünnige Truppe von Ahbash. Ja, passt auf, ja, die sind abtrünnig. Also sie haben Al-Ahbash verlassen, weil sie ein Problem gehabt haben in Berlin und wegen Geld und so weiter und solche Sachen, dann haben sie sich getrennt, zwei Truppen. Und manche sind in dieser Umar-Moschee und andere sind in dieser Dar al-Hikma. Ja, das sind zwei. Auf jeden Fall. Wenn du mit ihnen sprichst, dann sagt er, schau mal, ich hole dir, was die Gelehrten gesagt haben. Und er holt zum Beispiel 10 Aussagen von Gelehrten und er vergisst Tausenden von Gelehrten, was sie gesagt haben. Das bedeutet, im Islam gibt es eine Regel. Wahrheit heißt nicht, dass die meisten das gesagt haben. Das heißt, wenn auch viele etwas gesagt haben, das heißt nicht, dass das wahr ist. Sondern wahr ist, was belegt wird von Koran und Sunna, pass auf, was belegt wird von Koran und Sunna nach dem richtigen Methode, wie man das versteht, wie die Sahaba und Tabi'in und Gelehrten von der Nation. Und wenn wir unterschiedliche Aussagen von Gelehrten haben, dann suchen wir. Aber da braucht man natürlich, barakallahu fikum, die Instrumente dafür. Das ist, man braucht Wissen zu haben. Und nochmal sage ich, das klar. Hier im Paltok haben wir Katastrophe. Jeder kann einen Raum machen und der begibt sich als Sheikh. Jeder kann einen Raum machen und der begibt sich als Talib Ilm. Jeder kann einen Raum aufmachen und der sagt, ich habe Ahnung. Und wenn man nur ein bisschen Arabisch kann und die anderen können kein Arabisch, da denkt man, ja, ich bin der Sheikh, la yushaqqu lahu ghubar. La yushaqqu lahu ghubar, das im Arabischen, das heißt, wenn er reitet, dann ist er so schnell, was auch von Staub hinter ihm kommt, die Leute, die können das nicht erreichen, weil es so schnell ist. Subhanallah. Und manche sind so schnell in Fatwa. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Okay, zurück zu unserem Thema, weil das, diese Wörter, die sind Basis für das Thema Barakallahu fikum. Deshalb habe ich das gesagt. Die meisten sagen, ja, die Frau darf, Al-Mus'haf darf den Koran nicht berühren. Und die haben bestimmte Argumente geholt. Aber diese Argumente, die sind Barakallahu fikum, die kann man nicht einstufen wirklich als Da kann man, Barakallahu fikum, nicht das so einstufen, dass wirklich die als Beweise dazu dienen, dass man sagt, ja, sie darf nicht. Und die richtige Aussage ist, Wallahu ta'ala, sie darf. Warum? Ja, erzähle mir. Erstens, was sie geholt haben, ist die Aya, لا يمسه إلا المطهرون. Das ist, kleinen Moment, ich gucke schnell, das ist in Surat al في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. Ja, in Surat al-Waqi'ah. Ist das? In Surat al-Waqi'ah. Die kleinen Moment, إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. سورة الواقعة دي سورة 56 دي آية لا يمسه إلا المطهرون دي آية 9 و 6. دي آية 9 و 6. بارك الله فيك. دي آية 9 و 6. سورة الواقعة. Vielleicht, dass jemand, Barakallahu fikum, die ungefähre Übersetzung tippt hier. Ich habe hier vor mir keine ungefähre Übersetzung, dass man sieht, wie man das übersetzt hat. Okay. Nee, aber davor. Okay. Auch die Ayat davor, Barakallahu fik, 77, 78, 79, kannst du SR tippen. Bitte bleibt im Thema des Unterrichtes und bitte, ich bitte euch um Aufmerksamkeit. Wir haben noch ein paar Minuten, wir sind zu Ende. Deshalb beschäftigt euch mit diesem Subjekt nicht. Dass dies wahrlich ein edler Koran ist, in einer wohlauf bewahrten Urschrift. Keiner kann sie berühren, außer den Reinen. Ja, das ist, Barakallahu fikum, was der Beweis für sie ist. Erstens. Hiya la yamassuhu illa al-mutahharun. Wer sind al-mutahharun? Die Reinen. Wer sind die Reinen? Die Reinen, Barakallahu fikum, sind die Engel. Sind die Engel, Al-Malaik. Und der Beweis dafür oder Argument ist, dass man die Ayat, die davor sind, liest. Dass dies wahrlich ein edler Koran ist in einer wohlbewahrten Urschrift. Wo ist das wohlbewahrt? Das ist im Himmel. Und sie sind die Engel. Und das ist, Barakallahu fikum, bei vielen Mufassirin. Das wird die Leute, die das hier von Koran gemacht haben. Dieser Al-Mutahharun, es gibt sechs, Barakallahu fikum, Erklärungen dafür. Eine Erklärung ist, Al-Mutahharun, die sind Al-Malaika. Zweitens, die sind Al-Mu'minun. Die sind Al-Mu'minun. Die zweite ist, Erklärung, die sind die Gläubigen. Die Reinen, die sind die Gläubigen, Al-Mu'minun. Drittens, لا يمسه إلا المطهرون. Das sagt man, لا ينتفع به إلا المؤمنون. Das bedeutet, wer Nutzen daraus erzielen können, sind die Gläubigen. لا يمسه إلا المطهرون. Das bedeutet, die Nutzen daraus erzielen sind die Gläubigen. Viertens, المطهرون, die sind die Leute, die rein sind von Sünden. Die rein sind von Sünden. Fünftens, die sind Leute, die kein Hadath Akbar und Hadath Asghar haben. Sechstens, die sind Leute, die kein Janabe haben. Al-Hadath Al-Akbar ist Janabe, Al-Hadath Al-Asghar ist Free Toilettengang. Und hier, barakallahu fikum, warum diese unterschiedlichen Aussagen? Weil die erste, weil die Leute, die gesagt haben, die Frau darf den Koran nicht berühren, die haben fünften und sechsten genommen. Das bedeutet, derjenige, der Koran berührt, ist derjenige, der Koran dass die Leute, die kein Hadith Akbar und Asghar haben, und die Leute, die kein Janabe-Zustand sind. Das kein Janabe-Zustand und kein Hadith Akbar, kein Hadith Asghar. Und deshalb sagen diese Leute, die Frau darf Koran nicht berühren. Die anderen, die gesagt haben, doch, die Frau darf Koran berühren, die Frau jetzt, die menstruierend ist, die haben gesagt, nein, die richtige Aussage ist die erste Aussage, und zwar die Engel. Da gibt es noch einen Beweis, und zwar, barakallahu fikum, la yamassu al-Qur'an illa tahir. Das bedeutet, keiner berührt den Koran außer den Reinen. Das ist ein Hadith, barakallahu fikum. Das ist Hadith Mu'az, radwanallah alayhi. Die Gelehrten haben unterschiedliche Aussagen in diesem Hadith getroffen. Manche sagen, das ist sahih, manche sagen hasan, manche sagen da'if. Aber auf jeden Fall, wenn man sagt auch sahih, das bedeutet dann la yamassu al-Qur'an illa tahir, das bedeutet hier die Engel. Nochmal, wie die Aya. Das heißt, es gibt keinen deutlichen, klaren Beweis, der die Frauen verbietet, die menstruierenden Frauen verbietet, den Koran zu berühren. Und hier sagte Ibn Hazm rahimahullah, ومس المصحف وذكر الله تعالى أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلها فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان. Das bedeutet, das Berühren vom Koran. Das Berühren von Koran. Und das Erwähnen von Allah subhanahu wa ta'ala sind gute Taten, die beliebt sind oder die verlangt worden sind. Und derjenige, der das macht, wird dafür belohnt. Und derjenige, der behauptet, dass man das nicht darf, in bestimmten Situationen, das wird wie Janabe-Zustand und so weiter, dann ist er verpflichtet, den Beweis zu bringen. Und er sagte, das Berühren von Koran, die Beweise, die man geholt hat, oder die Argumente, die man geholt hat, sind nicht richtig. Und er hat natürlich, barakallahu fikum, sehr viel gesagt. Und von den Leuten, die das das gesagt haben, das ist zum Beispiel Ata. Und das ist ein sehr bekannter Gelehrter. Das heißt, barakallahu fikum, am Ende, nachdem man die Aussagen so schnell jetzt gemacht haben, in dem letzten Punkt habe ich ein bisschen schneller überflogen, weil Barakallahu fikum die Beweise, die sind so basiert auf die ersten und zweiten Punkt. Barakallahu fikum, da könnte man sagen, Alhamdulillah Rabbil Alamin, mit ruhigem Gewissen. Mit ruhigem Gewissen. Es gibt unterschiedliche Aussagen von den Gelehrten des Islam diesbezüglich. Und da haben die Gelehrten das und das und das gesagt, was ich erwähnt habe. Aber weil es keine klaren Beweise gibt, die diese drei Handlungen verbieten für eine menstruierende Frau, dann darf sie das. Gibt es eine andere Aussage? Natürlich. Was sagen wir zu den Brüdern und Schwestern, die andere Aussage vertreten? Sagen, möge Allah sie segnen. Für uns ist ihre Aussage nicht korrekt. Aber möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen einen Lohn geben. Und die sollen auch mit uns das machen. Aber das ist sehr schlimm, dass man barakallahu fikum gegen einen der wird. Oder dass man barakallahu fikum die andere Seite als schlecht bezeichnet, weil man nur dagegen hat. Das ist im Rahmen den Bedingungen, was ich gesagt habe, dass beide von Koran und Sunna nehmen, dass beide von der Methode von Sahaba nehmen, dass beide Wissen haben und so weiter. Aber etwas ist wichtig, wenn man kein Wissen hat und man trifft Fatwa oder gibt Fatwa, da hat man eine Sünde begangen, wenn man auch richtig gesagt hat. Das heißt, du stellst mir eine Frage und ich weiß das nicht. Und dann gebe ich dir eine Antwort, ohne dass ich weiß. Und meine Antwort ist richtig. Dann habe ich eine Sünde begangen. Warum? Weil ich ohne Wissen gesprochen habe. Deshalb müssen die Brüder und Schwestern aufpassen. Die Sache ist in der Religion, barakallahu fikum, kein Multiple Choice. Multiple Choice, das bedeutet, du hast drei Varianten. Ja, nein, ich weiß nicht. Ja, nein, vielleicht. Wir haben sowas nicht in der Religion. Multiple Choice. Wir haben in der Religion. Weißt du? Sagst du mit Beweis. Mit richtiger Methode auf dem richtigen Weg. Weißt du nicht? Dann sagst du, ich weiß es nicht. Allahu a'lam. Wenn du ohne Wissen eine Fatwa gegeben hast, dann hast du eine Sünde begangen. Und zum vierten Mal heute, aber leider, wir haben ein Programm, heißt Paltok, und jeder, der kommt zu diesem Programm, und jeder begibt sich als der große Gelehrte. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Und das andere Problem ist, die meisten von unseren Brüdern und Schwestern, die können kein Arabisch. Oder sie haben, barakallahu fikum, die Methode des Wissens, wie man argumentiert, nicht gelernt. Und wallah, ich habe versucht, durch diese Unterrichte jetzt, den letzten Unterricht und diesen Unterricht, das zu schaffen, dass die Brüder und Schwestern wissen, wie die Sache ist. Das heißt, die Sache ist nicht nur, ja, ein Sheikh hat das gesagt, dann Punkt. Oder manche zum Beispiel holen ein Hadith vom Propheten Muhammad s.a.w. und dann ist die Sache Punkt. Nein! Da soll man, barakallahu fikum, wissen, wie wir heute am Anfang an erklärt haben. Barakallahu fikum, wer war ab 10.25 Uhr hier, ab 22.25 Uhr? Wer war anwesend? Ab 22.25 Uhr. Diejenigen, die anwesend waren, die tippen mir eine 9. Die Leute, die ab 22.20 Uhr sind, die tippen mir eine 9. Nein, nein, nein, nein, nein. Keine 2 Minuten. 22.25 Uhr. 22.25 Uhr. Ihr bekommt heute eine Belohnung. Ach, die atmen. Sind andere auch ab 22.25 Uhr? Das bedeutet, die waren 22.25 Uhr. Nee. Die Leute zum Beispiel, die 22:30 Uhr gekommen sind oder 35, meine ich nicht. Das bedeutet, wir haben heute angefangen ungefähr 22:08 Uhr oder 9 war das, als ich den Raum aufgemacht habe. Diese Leute, die zwischen 22:10 Uhr, 22:25 Uhr da waren. Okay. Admin, bitte siehst du diese Namen? Siehst du diese Namen, die neu geschrieben haben? Wenn von Ihnen Fragen gestellt worden sind, dann werde ich beantworten. Wenn von den anderen, dann inshallah machen wir den Unterricht zu Ende. Okay? Ibn Abdullah, du siehst diese Namen, die vor 22:25 Uhr da waren im Raum. Von diesen Leuten nimmst du Fragen. Von allen anderen nicht. Und bevor man viel erzählt und sowas, unser Unterricht fängt, ich habe gesagt 22 Uhr und ich könnte nicht 22 Uhr, weil ich barakallahu fikum ein bisschen Nasenbluten gehabt habe. Und die Computer bei mir, die waren besetzt. Weil die Frauen Unterricht gehabt haben. Vor. Die Leute, die vor 22:25 Uhr waren, die haben von Anfang an mitgemacht, dann haben sie auch das Recht, ihre Fragen loszuwerden. Aber dass eine Person kommt zu mir, 23:30 Uhr, und er kommt nur, um eine Frage zu stellen, das finde ich nicht in Ordnung. Okay. Okay. Ich mache ab 22 Uhr, inshallah. Ist kein Problem, ist kein Problem. Nee, ich habe das nicht böse gemeint. Aufpassen. Ganz ehrlich, das war nicht wegen dir persönlich auch, sondern das war eine Art Lektion. Nicht nur wegen dir. Nimm das nicht persönlich, ja? Das war aber Lektion, dass man etwas versteht. Wallah, wir waren auf unsere Köpfe bekommen von manchen Lehrern, wo wir Islam gelernt haben. Die haben uns so bloßgestellt vor allen Leuten. Oder die haben zu uns schlecht gesprochen und sowas. Und wir müssen Geduld zeigen. Diese Pünktlichkeit und sowas. Und 3 Uhr nachts musste man aufstehen, damit man zum Unterricht geht. 3 Uhr nachts. Damit man zum Unterricht geht. Aber subhanallah, man weiß nicht, eine Person, die bleibt, die chattet hier 2 Stunden und dann kommt er am Ende, ja, es gibt jemanden, der die Fragen beantwortet. Sowieso, ich meine, ich verstehe schon, dass man auch woanders Fragen stellt. Es könnte auch passieren, dass man bei Ahbash Fragen stellt, wenn man eine Frage stellt. Nein. Wir haben barakallahu fikum, wir haben Regeln und dann muss man sich an diese Regeln halten und wir haben Unterrichtszeiten. Die sind bekannt mittlerweile für alle. Und ich, Alhamdulillah Rabbil Alamin, persönlich, ich kenne das, was ich erzähle. Aber ich mache das für euch. Ungefähr so 20 Uhr, 22 Uhr, 22 Uhr, 22 Uhr, 15. Deshalb habe ich gesagt 22 Uhr, 25. Das heißt, ich habe 25 Minuten noch. Falls wir eine Verspätung haben und so weiter. Aber ich finde es schade für unsere Brüder und Schwestern, dass sie jeden fragen. Und dass sie jedem Fragen stellen über bestimmte Themen in der Religion. Und ich finde es sehr schade, dass wir Brüder und Schwestern zum Beispiel haben, es ist ihnen kein Problem, dass sie auch im Raum von Ahbash oder von Ahl al-Bid'a, dass sie Fragen stellen. Auf jeden Fall. Unsere Unterrichte, die sind so, barakallahu fikum, damit man das weiß. Dienstag, pass auf, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Das sind Unterrichte live von der Moschee, auf Arabisch und Deutsch. Dienstag ist Fiqh, ist Aqida-Unterricht ab 19 Uhr. Arabisch-Deutsch von der Moschee direkt. Mittwoch, 18 Uhr, Koran-Unterricht. 18, jetzt 18 Uhr, 15, weil wir Gebet haben davor und das kann ein bisschen dauern. Mittwoch, wie heute, ab 18 Uhr Koran-Unterricht, auf Arabisch und Deutsch. Mit Lesen. Wir haben mit Sura 16 angefangen. Heute haben wir die ersten 5 Ayat genommen. Donnerstag ab 19 Uhr Fiqh-Unterricht. Das sind jetzt die drei Unterrichte, die von Moschee live gesendet werden und die sind auf Arabisch und Deutsch. Dann kommen wir zu Internet, zu Paltok. Jeden Tag ab 22, zwischen 22 und 22:15 Uhr fängt der Unterricht an. Der Miet macht 4 Nächte, das bedeutet, der macht Montag, Dienstag, Donnerstag und Samstag. Und ich mache Mittwoch, Freitag und Sonntag. Und es gibt auch Unterrichte von Frauen. Es gibt normalerweise Unterrichte von Frauen, aber die werden jetzt in der nächsten Zeit so eine Pause nehmen. Aber es gibt auch für Frauen Unterrichte. Die machen, die sind diese Unterrichte, die wir machen, aber dann werden sie wiederholt bei Frauen. Die machen Subul Salam und die machen Arabisch Unterricht. Wenn Frauen dabei sind, dann sollen sie Kontakt aufnehmen mit Umsumayya. Und dann erzählt sie mir, wie die Sache ist. Okay. Achi Ibn Das ist eine gute Manöver. طيب, schick mir die Frage. Das ist eine gute Manöver. Ich bekomme was jetzt im Privat, ja? Ich bekomme was im Privat. Aber trotzdem, wallah. Wir waren einmal in einem... Ich erzähle euch etwas. Wir waren einmal in einem Seminar. Und subhanallah, wir haben Seminar zu Ende gehabt. Und es gab dort einen großen Sheikh. Subhanallah, wir haben Seminar zu Ende. Dann hat er gesagt, wer Fragen hat, stellt diese Fragen. Dann haben wir ihn alle ihn alle angeschaut. Ich meine, was machst du, Sheikh? Wir haben zu Ende, wir wollen weg. Dann habe ich ihm gesagt, Sheikh, was ist los? Ich meine, wir haben doch zu Ende. Und das war das letzte Wort im Seminar. Er hat mir gesagt, schau mal diese Leute. Wen haben sie, dass sie ihre Fragen stellen? An wen werden sie sich wenden, wenn sie Fragen haben? Deshalb hat er vielleicht 1,5 Stunden dann Fragen beantwortet, nachdem wir zu Ende waren. Aber ich meine, ich kann das nicht verwenden hier, weil mashallah hier in Paltok, die Sache ist so, jeder ist Gelehrter. Jeder ist Gelehrter. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Möge Allah uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ich habe jemanden hier im Paltok gehört. Subhanallah, dieser Bruder kenne ich. Ich kenne den Bruder. Ich meine, das ist neu. Auch, ich meine, jetzt wenn man spricht von, das vielleicht nicht seit paar Monaten gebetet und so weiter. Und jetzt gibt es Fatwa. Ich meine, ich kann das nicht fassen. Und er sagt, ja, so sagt der Prophet einfach, dann ist die Sache so. Ein Bruder hat mir was geschickt. Subhanallah. Wallah, ich hab so ein Schock bekommen. Ich meine, das ist nur seit paar Monaten. Seit paar Monaten betet er und fastet er und so weiter. Und jetzt gibt er Fatwa. Und er sagt, ja, dieser Gelehrte hat falsch gemacht. Man fragt ihn, der sagt, ja, Abu Hanifa hat falsch gemacht. Ich meine, wer bist du? Oder schäm dich. Da muss man sich ein bisschen schämen. Die Hälfte meines Lebens habe ich in Wissen verbracht. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Die Hälfte meines Alters jetzt habe ich nur in Wissen verbracht. Und bis heute habe ich Angst, etwas zu sagen. Ich meine, ich habe jetzt diesen Unterricht gemacht. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wie lange habe ich das gelernt? Aber trotzdem habe ich Angst. Vielleicht habe ich falsch gemacht. Vielleicht habe ich falsch gesagt. Vielleicht habe ich falsch übersetzt und so weiter. Aber ich verstehe das nicht. Dass jemand so einfach Fatwa gibt. Ich meine, die Fatwa auch nicht, ist nicht zum Beispiel erlaubt und sowas. Nein! Diese Person ist kein Muslim mehr. Ausschließend vom Islam. Seit 4 Monaten mit Gebet angefangen. Nach 4 Monaten die Leute vom Islam ausschließen. Was haben wir von Barakallahu Fikum von Katastrophe? 4 Monate Gelehrter geworden, Richter, die Leute vom Islam ausschließen. Deshalb aufpassen, Wallah, aufpassen. Wir müssen uns schämen, Wallah. Man muss sich schämen. Wenn man über Islam spricht und da kennt man noch nicht den Koran oder die Aya, was man als Beweis hat, dass man das sagt. Ich rede allgemein. Deshalb sage ich auch selber, was ich euch sage, ihr sollt das prüfen von Koran schon, aber lernt eure Religion und Barakallahu fikum aufpassen. Wallahi aufpassen. Heute, wir sind in Fitnesszeit. Und jeder kann Barakallahu fikum. Jeder kann behaupten, dass er Ahnung hat vom Islam. Aber möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Okay. Schick mal die Fragen, die du bekommen hast. Ich meine, ich werde ein paar Fragen nur nehmen. Vielleicht haben wir auch Fragen, die sich wiederholt haben. Möge Allah uns bewahren. Ja, man kann uns Vorschläge machen. Man kann uns Vorschläge machen, kein Problem. Nasiha akzeptieren wir von allen. Ah, du hast mir 3 Stück geschickt. طيب, auf jeden Fall. Es gibt eine Frage, die vielleicht wichtig ist, und das ist wichtig mit Sicherheit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fiqh für dieses wichtige Thema. Da es nun mehrere verschiedene Meinungen oder Beweise zum Thema Haib gibt. Wie soll man nun als Muslim damit umgehen? Muss man sich die stärkste Meinung raussuchen oder darf man sich eine Meinung aussuchen und danach leben? Schließlich hat man Angst, etwas Falsches vor Allah zu machen. Barakallahu fikum, aufpassen. Das ist eine sehr gute Frage übrigens und das ist zum Thema sozusagen komischerweise bekommen wir heute Fragen zum Thema. Weil normalerweise die Fragen sind immer nicht zum Thema. Aber heute, mashallah, ich meine, seltsam. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Tayyib, auf jeden Fall, seid mir nicht böse, wenn ich solche Wörter sage. Aber lieber, als ich Kind war, meine Mutter hat mir immer etwas gesagt, ja. Sie hat mir gesagt, mein Sohn, geh zu den Leuten und nicht, dass jemand das Barakallahu fikum jetzt als diese Leute, die Barakallahu fikum, die schmutzig sind, die werden das nehmen und sagen, ja, der nimmt seine Mutter als Beweis. Ich meine, das ist kein Beweis, sondern ich meine, das ist Weisheit, was die Leute gelernt haben, die Alten. Die hat mir immer gesagt, geh zu den Leuten, die dich zum Weinen bringen. Und nicht zu den Leuten, die dich zum Lachen immer bringen. Derjenige, der dich zum Weinen bringt, ist derjenige, der sich Sorgen um dich macht. Aber derjenige, der immer lacht, der lacht auch über dich. Subhanallah. Ich habe das damals, als ich kleines Kind war, nicht verstanden. Ich habe das nicht verstanden, was sie meinte. Aber dann, als man Barakallahu fikum gelernt hat, was im Koran steht und was in der Sunna ist, das ist doch so der Fall. Das ist von unserer Religion, diese Aussage. Weil, Barakallahu fikum, der Bruder ist Spiegel für seine Brüder. Und das ist die Sache. Wenn ich ein paar Wörter sage, das heißt nicht, dass ich meine Brüder und Schwestern zum Beispiel nicht mag oder dass ich gegen sie was habe, sondern die sind vielleicht ein paar Wörter, damit sie, Barakallahu fikum, ein bisschen überlegen und nachdenken. Es gibt immer Leute, die sagen, ja, alles in Ordnung, alles richtig, kein Problem, ihr seid super, alle seid gut. Ah, nein, nein. Das ist nicht der Fall. Wallahu alam. Auf jeden Fall. Kommen wir zur Frage. Nicht, dass man sagt, ja, was ist los heute, der redet viel. Pass auf. Es gibt eine Meinung, die heutzutage sozusagen langsam verbreitet wird. Und zwar, dass manche behaupten, wenn unterschiedliche oder wenn verschiedene Aussagen zu bestimmtem Thema vorliegen, dann nimmst du immer die schwierigste davon, dann bist du am besten. Das stimmt gar nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht, Barakallahu fikum. Sondern man nimmt den stärkeren Beweis. Aber wie ist die Person, die die Beweise versteht? Ist die Person, die nach Wissen gesucht hat, die die Grundlagen hat. Das heißt, jetzt für einen Bruder oder eine Schwester, die noch neu im Islam sind und die nicht gelernt haben und die Beweise oder die Beweisführung nicht kennen, ist es für sie sofort zu kommen, ja, ich habe ein Buch und ich habe gelesen, manche Gelehrten sagen das, manche Gelehrten sagen was anderes. Aha, das ist die richtige Meinung, dann nehme ich für mich. Nein, Barakallahu fikum, das ist nicht richtig. So wird man irre gehen. Warum? Weil man dann seinen Verstand in der Sache bringen wird, ohne dass man die Beweise und Beweisführung gelernt hat. Aber deshalb habe ich heute am Anfang erklärt, es gibt so drei Arten von Leuten. Es gibt Gelehrten, Ulama, wissende Gelehrten. Und diese Gelehrten, sie strengen sich an, eine Aussage zu treffen. Zweitens, Barakallahu fikum, es gibt Talib Ilm, das wird Leute, die nach Wissen streben. Die suchen die Aussagen von Gelehrten und so weiter mit Beweisen und die bemühen, eine Aussage zu bestimmten Thema zu vertreten oder zu haben. Dann Barakallahu fikum, Die Leute, die normal sind, das sind ganz normale, einfache Leute. Die einfachen Leute, die nehmen von Gelehrten durch Vertrauen. Das heißt, hast du Vertrauen zu einem Gelehrten, weil er viel Wissen hat und so weiter, dann nimmst du von ihm. Aber unter Bedingungen, dass dieser Gelehrte Allah fürchtet und so weiter und Wissen hat. Talib al-Ilm, der sucht nach den Beweisen von Gelehrten. Der Gelehrte, der trifft eine Aussage für sich selber. Und der sagt, das ist meine Aussage, weil er Gelehrter ist. Der ist anders. Der ist eine andere Person als die normalen. Jetzt zum Beispiel, wir haben unterschiedliche Aussagen. Was macht man? Da kommt man zu den Beweisen. Da fragt man die Leute, die Wissen haben. Nicht jeden. Die Leute, die Wissen haben. Und die basiert sind im Wissen. Zum Beispiel wie unser Thema heute. Ich habe dir die Beweise von der ersten Gruppe geholt und von der zweiten Gruppe. Und ich habe gesagt, hier passt das nicht, Beweis, hier passt das nicht, hier passt nicht und so weiter, dieses Hadith ist schwach und so weiter und so. Und so fort. Am Ende findest du, sagst ja trotzdem, ich finde die andere Aussage richtig. Okay, wenn du Allah damit treffen kannst, dann mach das. Aber wenn du sagst, ja, aber es gibt hier klare Beweise. Angenommen, ich sage dir, der Prophet sagt, da kommt einer, der sagt, aber ein Gelehrter sagt. Aber der Gelehrte hat keinen Beweis gehabt. Dann hier darfst du nicht vom Gelehrten nehmen. Aber der Gelehrte hat Beweis. Und der kann auch die anderen Aussagen von den anderen sozusagen erwidern. Dann nimmst du das. Das heißt, folge dem klaren, deutlichen Beweis. Dann bist du auf der sicheren Seite. Aber bemühe dich und strenge dich an, dass du erstmal lernst, wie die richtige Beweisführung bei Ahl-Sunnah al-Jama'ah ist. Zweitens, schau mal, was die Gelehrten gesagt haben, und so kannst du entscheiden. Wallahu a'lam. Wenn man am Grab von einem ist, darf man kein Dua machen, darf man überhaupt ein Grab besuchen? Also, wenn zum Beispiel der eigenen Verwandte da tot liegt. Man darf Grab besuchen, aber unter natürlich einer Bedingung. Und zwar, dass man sich an Tod und an Akhira erinnert. Also du gehst zum Grab nicht, um das Grab zu sehen oder um Blumen darauf zu machen. Du gehst dahin, damit du denkst, das ist ein Grab. Es gibt eine Person, die hier begraben ist. Und ich werde eines Tages auch sterben. Habe ich mich vorbereitet oder habe ich nicht? Wie wird das am letzten Tag? Macht man Dua am Grab oder nicht? Barakallahu fikum hier. Muss man aufpassen. Dua in Form, dass man zum Beispiel die Hände hebt. Und da fängt man, Allahumma, Allahumma, gibt es nicht. Aber es gibt eine Begrüßung, wenn man zum Friedhof geht. Da sagt man, Assalamu alaikum ahl al-Diyar, min al-Mu'minina wal-Muslimin. Antum al-Sabiqun, wa inna insha'allahu bikum lahiqun. As'allah lana wa lakum al-Afiyah. Das bedeutet, du grüßt diese Leute, die verstorben sind, mit Assalamu alaikum. Ihr seid die Ersten und wir kommen nach euch. Das ist in Husn al-Muslim, Barakallahu fikum, dass jemand das rauskippt. Das ist gut, dass man lernt solche Sachen. Und die Übersetzung ist besser dort, jetzt als diese simultane Übersetzung, was ich mache. Das ist Begrüßung bei Gräberbesuchen. Was sagt man, wenn man die Gräber besucht? Salamu alaikum ala diyari min al-mu'minin al-muslimin und so weiter. Ja, und jetzt kommt die Sache, die wichtig ist. Ich weiß nicht, ob derjenige, der diese Frage gestellt hat, Frau ist oder Mann. Frau oder Mann. Bei Männern haben wir kein Problem, dass die Männer die Gräber besuchen, wenn sie natürlich kein Bid'a machen, wenn sie kein Schirk begehen, und wenn ihre Nähe ist, dass sie sich an Tod und an letzten Tag erinnern. Aber bei Frauen haben die Gelehrten nochmal unterschiedliche Aussagen. Und zwar manche sagen, die Frau darf nicht Gräber besuchen. Ja. Manche sagen, die Frauen dürfen kein Gräber besuchen. Und andere sagen, doch, sie dürfen. Ich vertrete die Aussage, die dürfen. Warum? Weil die Beweise klar sind. Weil die Beweise klar sind. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. Wahrlich habe ich euch früher verboten, die Gräber zu besuchen. Besucht Gräber. Nämlich, Besuchen von Gräber erinnert euch an Al-Akhira. Ja? Gilt das für Männer und Frauen oder nicht? Normalerweise diese Aussage ist allgemein für Männer und Frauen. Aber es gibt ein Hadith, und zwar der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, La'an Allahu La'an Allahu Zairat und Barakallahu fikum Zawarat. Nehme ich kein Rot. Der Bruder hat er den hier. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah verdamme, ja okay, Allah verdamme die Frauen, die Gräber besuchen. Diese Überlieferung ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach. Aber es gibt eine andere starke Überlieferung, und zwar La'an Allahu Zawarati al-Qubur. Zairat ist anders als Zawarat. Zawarat bedeutet, die ständig das machen. Öfter. Zairat, Entschuldigung, Zairat, das bedeutet, die Frauen, die überhaupt Gräber besuchen. Zawarat, die sind die Gräber ja, die ständig, die Frauen, die Gräber ständig besuchen. Und der Prophet hat gesagt, Zawarat, das bedeutet, dass die Frau sagt, zum Beispiel jeden Donnerstag oder jeden Mittwoch gehe ich zum Grab. Ich mache das viel. Das ist nicht in Ordnung. Aber ab und zu, wenn die das macht, ist kein Problem. Wallahu ta'ala. Es gibt andere Beweise auch, dass zum Beispiel Aisha zum Grab gegangen ist, der Prophet hat ihr nicht verboten. Fatima ist hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zum Grabfeld gegangen, er hat ihr das nicht verboten. Es gibt barakallahu fikum auch, dass der Prophet zum Beispiel eine Frau beim Gräber gesehen hat, er hat sie nicht verboten und er hat ihr nicht gesagt, geh raus. Und wenn man sagt, ja, manche Gelehrten sagen nein, dann sagen wir, subhanallah, die Sache ist so, es gibt klare Beweise, aber, um ehrlich zu sein, es gibt unterschiedliche Aussagen. Manche sagen so, die anderen sagen so, aber es gibt Bedingungen, die man auf dem Besuch des Grabes, barakallahu fikum, einhalten soll. Und zwar, zum Beispiel, dass man nicht streit, dass man nicht schreit, dass man nicht heult, laut heult, dass man kein Schirk begeht, dass man kein Bid'a macht, bei Frau, dass sie das nicht ständig macht und so weiter. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Bitte keine Fragen, nicht so viele Fragen, die sind ja sehr viel. Darf ein Kafir den Koran anfassen? Ja oder nein? Bitte mit Beweis begründen. Barakallahu fikum, es gibt auch hier unterschiedliche Aussagen von Gelehrten des Islam. Manche sagen nein und manche sagen ja. Wenn das einen Sinn hat, und wenn das einen Sinn hat, zum Beispiel wie Da'wa sind. Zweitens, wenn wir sicher sind, dass dieser Kafir den Koran nicht zum Beispiel beschmutzen wird oder nicht zum Beispiel beleidigen wird oder nicht ändern wird, und da gibt man ihm das Zweck Da'wa, dann kein Problem. Wenn aber was anderes, dann nicht. Wallahu alam. Weil der Prophet, barakallahu fikum, den Königen, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Königen von damaligen Zeit Briefe geschickt hat. Und da stand drin, Bismillahirrahmanirrahim. Und Bismillahirrahmanirrahim ist ein Ayah vom Koran. Ist ein Ayah vom Koran. Und das Verbot, das der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, man nimmt nicht den Koran zu Ländern von Kuffar, von Mushrikin. Es gibt ein Verbot. Der Prophet hat verboten, dass man den Koran mit sich trägt, wenn man zu Mushrikin geht oder zu Kuffar geht. Die Gelehrten sagen, das war am Anfang, damit diese Leute etwas drin nicht ändern. Aber heutzutage, wenn das anders ist, und deshalb habe ich gesagt, unter einer Bedingung, dass derjenige das nicht beschmutzt oder nicht beleidigt und so weiter. Wallahu a'lam. طيب. Wie kann Qiyas von der Beweisführung sein? Fard, Wajib, Mustahab und so weiter ist klar. Und alles andere ist Mubah. Allah sagt, o ihr, die ihr glaubt, kommt nicht Allah und seinem Gesandten zuvor und fürchtet Allah. Und du sollst zwischen ihnen nach dem Richten, was von Allah herabgesandt wurde. Nichts haben wir in dem Buch ausgelassen. Wir haben dir das Buch zur Erklärung aller Dinge herniedergesandt. Verfolge nicht das, wovon du keine Kenntnis hast. Umar sagt, hütet euch vor Qiyas. Das stimmt. Die Ahnaf sagen, Qiyas Zahn ist Zann, Entschuldigung. Die Ahnaf sagen, dass Qiyas Zann ist. Und Zann hat, wie wir wissen, nicht von der Wahrheit. طيب. Jazakallah khairan, barakallah fik. Diese Beweise, was du geholt hast, die sind sehr schön. Und Umar hat doch gesagt, das kannst man auch in I'lam al-A'lam al-Muwaqqi'in Rabb al-Alamin. Wenn du dieses Buch kennst von Ibn al-Qayyim. Wenn du dieses Buch kennst von Ibn al-Qayyim, Alam al-Muqa'in an Rabb al-Alamin, der hat über Ar-Ra'i gesprochen und der hat auch über Al-Qiyas gesprochen. Barakallahu fik, es gibt verschiedene Arten von Qiyas. Es gibt ein Qiyas, was richtig ist. Weiß ich nicht, ob das auf Türkisch ist. Auf jeden Fall, es gibt Qiyas, was falsch ist. Das akzeptieren wir nicht, weil das nur Meinung ist. Und es gibt Qiyas, was richtig in der Religion ist. Das heißt, Barakallahu fik jetzt, es gibt bestimmte Dinge, die mit Sicherheit mit Qiyas gemacht werden. Aber wann macht man Qiyas? Auch die Zahiriyya, auch Imam Ahmed, auch andere, die haben selber in bestimmten Themen Qiyas gemacht. Qiyas heißt nicht in allen Themen. Qiyas ist eine Möglichkeit von Ijtihad, wenn man keine klaren Beweise hat. Und das ist mit Sicherheit richtig und das hat man gemacht. Barakallahu fik. Auf jeden Fall, dieses Thema könnte man in Usul Fiqh erklären. Aber es gibt natürlich die Aussage von Gelehrten, die sagen, wir akzeptieren kein Qiyas. Zweitens, du sagst auf wann. Wer sagt, dass man auf Dhan nicht nimmt? Man nimmt Ghalabat al-Dhan, achi. In der Religion. In bestimmten Themen. Deshalb auch sollte man das auch erklären. Aber ich finde jetzt die Zeit nicht geeignet, dass man dieses Thema aufmacht. Aber inshallah werde ich einmal vielleicht über Al-Qiyas sprechen. Aber ich habe doch, ich weiß nicht, war es so nicht im Unterrichten von Seminar? Als ich über Qiyas gesprochen habe und die Arten von Qiyas und wann benutzt man Qiyas und die Beweise für Qiyas, warst du nicht? Dann kannst du mit Abu Bakr Kontakt aufnehmen. Vielleicht schickt er dir die Unterrichte über Qiyas. Barakallahu fik. Und da habe ich die Beweise erklärt und so weiter. طيب, jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Wieso schickt jemand einen Brief an Muad ibn Jabal, worin er schreibt, dass keiner den Koran berühren darf außer den Reihen, damit lediglich die Engel meint? Was sollte damit ausgesagt werden? Barakallahu. Ja, das ist die Sache, das ist sehr, sehr schöne, übrigens, sage ich jetzt, Erwiderung auf das, was ich gesagt habe. Aber die Sache ist so, Muaz hat nicht gewusst, ob zum Beispiel ein Kafir den Koran berührt oder nicht. Das ist eine Sache. Und zweitens, man sagt ja, der hat gewusst, dass er das nicht berühren kann. Und deshalb hat er an den Propheten einen Brief geschickt. Und er hat ihm gesagt, darf er das berühren oder nicht? Der Prophet hat erwidert, mit la yamassu al-Quran illa tahir. Und hier, das Wort tahir, könnte man das gleiche wie Al-Mutahharun jetzt erklären. Was ist die Bedeutung davon? Heißt das Muslim, der die sechs Arten? Und von hier kommt diese Diskussion, Allah Ta'ala, ala wa ala. Meine Frage, ob hier in Deutschland das Jumu'ah-Gebet Fard ist, weil ich von Brüdern gehört habe, dass Jumu'ah hier nicht zählt, weil nicht alle Bedingungen von Jumu'ah erfüllt sind. Barakallahu fiqh. Wenn drei Leute in einer Stadt sind und sie sind Leute, die anwesend sind, dann müssen sie Jumu'ah machen und Jumu'ah ist Pflicht für sie. Die Menschen pflegten den Gesandten Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, über die guten Dinge zu fragen, und ich pflegte ihn über das Übel zu fragen, weil ich befürchtete, dass dieser in mich gelangt. Ich sagte, o Gesandter Allahs, wir befanden uns in einer Jahiliyyah und in einem Übel zugleich, und Allah brachte uns dieses Gute durch den Islam. Wird es nach diesem Guten wieder Übel geben? Und er erwiderte, ja. Ich sagte wieder, und wird es nach diesem Übel wieder Gutes geben? Er sagte, ja. Und es wird Spuren des Verderbens haben. Ich fragte, und wie sehen seine Spuren des Verderbens aus? Er sagte, er wird Menschen geben, die die anderen führen, aber nicht mit meiner Rechtleitung. Von ihnen wirst du Dinge bejahen und andere verabscheuen. Ich fragte, wird es nach diesem Guten wieder Übel geben? Und er sagte, ja, es wird Leute geben, die anderen so weit bis zu den Toren des Höllenfeuers aufrufen. Und wer ihnen folgt, den werden sie ins Feuer einführen. Ich sagte, o Gesandter Allahs, beschreibe sie uns. Und er sagte, sie gehören außerlich zu uns und sprechen unsere Sprache. Ich sagte, was befiehlst du mir, weil ich so etwas erlebe? Der Prophet sagte, bleibe stets mit der Gemeinschaft Muslime und mit deren Imam verbunden. Ich fragte, wie, wenn sie die Muslime weder eine Gemeinschaft noch einen Imam haben? Er sagte, dann verlasse alle diese Gruppen, auch denn, wenn du an dem Stamm eines Baums mit deinen Zähnen festhalten musst, bis der Tod dich ereilt, während du dich noch in diesem Zustand befindest. Frage, ist mit Imam der Führer der gesamten Gemeinschaft gemeint, der Khalif, wie Abu Bakr, oder was anderes gemeint? Barakallahu fikum, Imam von Muslimin hier, das bedeutet, entweder der generale Khalif oder der generale Führer von allen Muslimin, oder der wird damit auch gemeint, der Führer von Muslimin, der in dem Gebiet ist. Das bedeutet, du bist in einem Gebiet und du hast einen Führer von Muslimin, dann sollst du natürlich, dann sollst du Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, solange dieser Muslim ist. Du musst Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und du musst natürlich Gehorsamkeit leisten. Weil wir, wenn wir auch in einer Stadt sind und wir haben Führer, dann gibt es diese Sache, dass man ihn natürlich Gehorsamkeit leistet. Und dieses Hadith in der letzten Barakallahu fikum, wie ein Sheikh in Moschee, das ist nicht jetzt konkret, Aber zum Beispiel, du bist in einem Land oder in einer Stadt und der Führer ist ein Moslem, das fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala. Oder wenn er auch ein paar Fehler hat, aber auf jeden Fall, der ist Moslem. Und die Leute, die leisten Gehorsamkeit, dann leistest du Gehorsamkeit. Und ta'tazila tilka al-firaqa kullaha, in diesem Hadith von Huzaifa meinst du? Ja, das Hadith von Huzaifa radiallahu alayhi. Und ta'tazila, das bedeutet, du lässt alle Führer, oder du lässt diese Gruppen alle, das bedeutet die Gruppierungen. Und Barakallahu fiek, in diesem Hadith gibt es auch, dass man an Tawhid festhält und an dem richtigen Glauben. Aber ist das unserer Zeit gemeint jetzt? Das ist nicht jetzt, wallahu a'lam, unserer Zeit direkt. Das heißt, wir können das nicht sagen, das ist unsere Zeit, weil wir noch Muslime haben und so weiter. Wallahu a'lam. Bezüglich Jumu'ah, Barakallahu fikum, Freitagsgebet ist eine Pflicht für alle außer 5 Personen. Eine Frau, sie kann mitmachen, aber das ist nicht Pflicht für sie. Eine Person, die auf der Reise ist. Eine Person, die Sklave, versklavt ist. Ein Kind, der noch nicht reif oder Geschlechtsreife erreicht hat. Und ein Kranker. Alle anderen sind nicht befreit vom Freitagsgebet. Sie müssen zum Freitagsgebet. Aber diese Aussage, die heute sozusagen verbreitet wird bei manchen, ja, weil wir keinen Imam haben oder weil wir nicht in einem islamischen Land sind, dann machen wir kein Jumu'ah. Dann die Frage sofort, war Quba ein islamisches Land, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jumu'ah dort gemacht hat? Am Anfang an in Medina, in der Zeit von Medina, als der Prophet in Medina war und die erste Jumu'ah gemacht hat, war Medina noch islamisches Land? Da sagt man nein, das war auch nicht. Und Quba auch nicht. Aber wieso hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dann Jumu'ah gemacht? Jumu'ah ist eine Pflicht. Und das hängt damit nicht, Barakallahu fikum, dass manche sagen, ja, manche sagen, wenn die Moschee nicht Eigentum ist, dann kein Jumu'ah. Wo ist der Beweis? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ja, ihr Ladin amanu, idha nudiya lis-salati min yawm al-jumu'ah, fas'au ila dhikrillah. Das heißt, du musst zum Erwähnen Allah gehen, das heißt, zum Gebet gehen, du musst zur Khutbat al-Jumu'ah gehen. Und pass auf, Barakallahu fikum, nicht, dass man einen großen Fehler macht, dass man Jumu'ah verlässt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer 3 Jumu'ah unentschuldigt verlassen hat, wird Allah sein Herz versiegeln. Wal-iyadu billah. Versiegeln des Herzens, das wird die Person, kennt nicht mehr das Gute, erkennt nicht mehr das Gute und macht das Schlechte. Und der Prophet sagte, er hat eine Eigenschaft von Heuchlern. Es gibt manche, die gehen 2 Jumu'ah nicht, die dritte gehen. Die denken, ja, das Hadith gilt für sie nicht dann. Nein, nein, das Hadith gilt für sie mehr. Weil diese Leute, die denken, dass sie schlau sind. Und die machen so, sozusagen, die wollen, wal-iyadu billah, wen wollt ihr reinlegen? A'udhu billah. Möge Allah uns bewahren. Muss man einer Rechtsschule angehören? Nein. Man muss nicht. Man kann unter bestimmten Voraussetzungen, dass man nicht fanatisch für die Rechtsschule wird, dass man nur die Rechtsschule oder Mazhab als sozusagen als Hilfsmittel nimmt, damit man die Religion praktiziert. Und dass man, Barakallahu fikum, lernt Beweise aus Koran und Sunna. Und wenn die Beweise gegen die Aussage von Mazhab sind oder Rechtsschule, dann muss man die Beweise nehmen und nicht die Aussage von der Rechtsschule. Sowieso die Die Gelernten von den Rechtsschulgelehrten selber, die haben verboten selber, dass man sagt, wir folgen dem oder wir folgen dem. Sie haben gesagt, unsere Religion ist Koran und Sunna, unsere Religion ist Beweis. Man darf nicht von uns nehmen, wenn man nicht weiß, was unser Beweis ist. Deshalb diese Aussage, dass man muss, das stimmt nicht. Und wenn man sagt, man muss, dann soll man uns Beweise aus Koran und Sunna holen oder aus Aussagen von Sahaba, von Tabi'in. Und als noch Bekräftigung für diese Aussage, was war die Rechtsschule von Abu Hanifa selbst? Was war die Rechtsschule von Shafi'i selbst? Von Ahmed ibn Hanbal oder von Malik? Was war ihre Rechtsschule? Wenn man sagt, ja, sie haben Rechtsschule gegründet, dann sagen wir, ach, das ist, sie haben keine Rechtsschule davor gehabt? Was waren die Gelehrten, die vor ihnen waren? Haben sie auch keine Rechtsschule gehabt? Okay, nachdem der Prophet Muhammad s.a.w. starb, wie haben die Sahabe das gemacht? Haben sie auch Rechtsschulen gehabt? Da wird man sagen, nein, nein, nein. Da sagen wir, okay, denn woher ist diese Aussage, du musst? Dass man eine Rechtsschule hat, kein Problem. Ich meine, da könnte man als Methode für Lernen. Nicht aber Fanatismus. Nicht fanatisch. Das bedeutet, was der Imam sagt. Wir sagen, der Prophet sagt, der sagt ja, aber in unserer Rechtsschule ist anders. Möge Allah uns bewahren. Ich denke, heute auch haben wir es so lang gemacht. Ich wollte auch heute nicht lang machen, aber es war gut. Okay, liebe Brüder und Schwestern, inshallah. Bis dahin. Barakallahu fikum wa jazakum Allah khair. Die letzte, okay. Ist das Hadith, dass die Frau, für die Frau besser ist, zu Hause zu beten als hinter dem Propheten? Ist dieser Hadith sahih und wo steht das? Es gibt nicht, barakallahu fikum, ein Hadith, dass für Frau besser ist, zu beten, zu Hause auch als hinter dem Propheten. So kenne ich kein Hadith. Aber es gibt, dass der Prophet sagte, das Gebet einer Frau zu Hause ist besser als in der Moschee oder als in meiner Moschee. Ja, so ist okay. Aber es gibt natürlich, barakallahu fikum, diesbezüglich unterschiedliche Aussagen. Manche sagen, dieses Hadith ist Shaz. Auf jeden Fall, und andere sagen, auf jeden Fall, barakallahu fikum, das ist nicht bei Bukhari und Muslim, nein. والله أعلم. طيب. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. ميجا الله سبحانه وتعالى فون ميان فون ايش انيمن. Wenn ich was Gutes gesagt habe, dann durch die Hilfe Allah سبحانه وتعالى. Wenn ich was Falsches gesagt habe, oder übersetzt habe, oder erklärt habe, ميجا الله سبحانه وتعالى mir verzeihen. ميجا الله سبحانه وتعالى فون ميان فون ايش انيمن. والحمد لله رب العالمين صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك ونعشليك سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس موجن أبنوين سنوان إن شاء الله.